Wer im Wahlkampf viel verspricht, wird an vielem gemessen. Und angesichts inzwischen zahlloser Beobachter wird kaum ein Versprechen vergessen. Die Projektgruppe PolitiFact.com hat mehr als 500 Wahlkampfversprechen Barack Obamas aufgelistet und hakt täglich nach und ab. Demnach steht die Erfüllung von 478 Zusagen noch aus. Und eine der wichtigsten betrifft eine umfassende Gesundheitsreform. 150 Gäste waren ins Weiße Haus eingeladen, um über Grundzüge der Reform zu diskutieren. Von Lösungen ist man weit entfernt. This is the beginning of a long process to bring all of those involved together. Dies ist der Beginn eines langen Verfahrens, so Präsidentensprecher Robert Gibbs. Die Demokraten sind gewarnt. Bill Clinton ist mit seinem Versuch einer Reform damals unter wesentlicher Beteiligung Hillary Clintons gescheitert. Doch verglichen mit heute waren die Zustände 1993 harmlos. Allein in den letzten 8 Jahren ist die Zahl der Amerikaner ohne jede Krankenversicherung um 9 Millionen auf jetzt 46 Millionen gestiegen. Die Versicherungsprämien sind in diesem Zeitraum 4-mal so schnell gestiegen wie die Löhne. Wegen dieser Kostenexplosion geht alle 30 Sekunden in diesem Land ein Betrieb pleite, so der Präsident im Weißen Haus. Die Krise scheint hier eine Chance. Dr. Nancy Nielsen von der American Medical Association. With people losing their jobs in droves and therefore losing their health insurance, the status quo is simply not acceptable. Weil zurzeit viele mit dem Job auch ihre Versicherung verlieren, ist der Status quo nicht akzeptabel, so Nielsen. Dieser Konsens ist ein wesentlicher Unterschied zu den Bemühungen in den 90er Jahren. Doch darüber hinaus droht politischer Streit. Vertreter aller Interessengruppen waren gekommen. Ärzte, Schwestern, Versicherer, Patientenorganisationen, Pharmaindustrie, Arbeitgeber und Gewerkschaften. Schon im Wahlkampf gab es deutliche Unterschiede zwischen Barack Obama und John McCain zu diesem Thema, zwischen der vom Staat geförderten universellen Versicherung für alle, wie sie Obama vorschwebt, und dem freien Markt und seinen Möglichkeiten, wie ihn viele Republikaner propagieren. Als Präsident gab sich Barack Obama jetzt pragmatisch. If there is a way of getting this done, entirely through the market. Wenn es über den Markt geht, in Ordnung. Wenn es über mehr Regierung geht, auch in Ordnung. Mich interessiert nur, was funktioniert. Doch nicht nur über die Zahl der Versicherten müsse gesprochen werden, auch über die Kosten. Glauben Sie nicht, wir könnten einfach alle Nichtversicherten in das bestehende System aufnehmen? Washington und die einzelnen Bundesstaaten wären schnell pleite. In mehreren Arbeitsgruppen wurde nach den Worten des Präsidenten über unterschiedliche Aspekte gesprochen, doch über Allgemeinplätze ging die Diskussion nicht hinaus. Die Präsenz aller Beteiligten allein wurde als Erfolg gepriesen. Der Präsident will Ergebnisse noch in diesem Jahr. 2010 droht das Thema zum politischen Spielball vor den Kongresswahlen zu werden. Außerdem, so der Präsident, sei die Reform nicht länger nur moralisch, sondern auch fiskalpolitisch geboten. If we want to create jobs and rebuild our economy and get our federal budget under control, then we have to address the crushing costs of healthcare this year in this administration. Wenn wir neue Jobs schaffen und die Wirtschaft beleben wollen, wenn wir die Haushaltslöcher stopfen wollen, beharrte Barack Obama, dann müssen wir die Reform in dieser Amtszeit, in diesem Jahr angehen.